Agro-Berlin gehört. Erst die Stadt, dann ein Kreis, dann ein Land, dann auf Bundesebene. Ich werd alles einmal assimilieren. Blick mal der Zukunft ins Auge, sie zeigt, dass sie verliert, was bis jetzt an Hip-Hop kam. War eine Vorbereitung auf das, was auf euch wartet, auf euch Atem stockt. Wir sind heißer als die Sonne, brennen jeden von euch nieder, wenn das Album kommt. Wieso nehmen jugendliche Drogen? Sie nehmen nur mich, Ecstasy und das Ende, das Licht in sich. Und du beschwerst dich, warum Kinder nicht Gedichte mögen. Sie mögen doch meine poetischen Werke, nur Getöse. Und du sagst, Hip-Hop ist eine böse Verschwörung. Nein, meine Texte sind keine böse Verschwörung. Nein, ich töte einfach alles, was mir im Weg steht. Durchs Unterbewusstsein mach ich die Sache bewegt. Ich löse alle alten Rapper ab, eure Zeit macht Tick, Tick, Tack. Jetzt kommt die neue Generation mit Hip-Hop. Schon mit 16 bin ich einer, der die Hits droppt. Ich löse alle alten Rapper ab, eure Zeit macht Tick, Tick, Tack. Jetzt kommt die neue Generation mit Hip-Hop. Schon mit 16 bin ich einer, der die Hits droppt. Ihr seid auf einer Seite, auf irgendeiner Seite. Ganz sicher, das glaub ich euch, doch nicht auf meiner Seite. Ihr wollt auf Bühnen stehen, wollt ein berühmtes Leben. Doch dann komm ich mit meinem Denkmal und stehe in der Quere. Ich bin der Albtraum und zerstöre eure Fangemeinschaft. Wenn ich rappe, gehören mir deine Fans, bloß die Gang ganz einfach. Oh bitte hör auf zu weinen, hör auf zu zittern. Sonst setzen wir alles unter Strom, wie Riesengewitter. Selbst der härteste Spitter sieht das ganze Potenzial zu einem der Besten. Ich hab mehr prozentual gesehen, ich war nie Poser. Und jetzt bin ich's und da scheiß ich drauf, weil ich mich hier zeigen kann. Wo hast du dein Mic gekauft? Wo hast du die Texte her? Wo hast du dein Ziel gelernt? Ich bin Market, du bist Second, dann zeig mal das Preisschild, ja. Ich bin neu und du landest veraltet in der Kleidersammlung. Zeit für etwas Neues, einen neuen Schreiberwandel. Ich löse alle alten Rapper ab, eure Zeit macht Tick, Tick, Tack. Jetzt kommt die neue Generation mit Hip-Hop. Schon mit 16 bin ich einer, der die Hits droppt. Ich löse alle alten Rapper ab, eure Zeit macht Tick, Tick, Tack. Jetzt kommt die neue Generation mit Hip-Hop. Schon mit 16 bin ich einer, der die Hits droppt.